Ägypterland. Er bereitet den Weg. Jetzt macht uns frei, der vom Tod erstand. Er bereitet den Weg. Er bereitet uns den Weg. Er geht uns voran. Er geht uns voran. Er bereitet den Weg. Er bereitet uns seine den Weg. Kirche führt er an. Seine Kirche führt er an. Er bereitet den Weg. Uns trennt vom Tod das rote Meer. Er bereitet den Weg. Die Taufe rettet vor Satans Heer. Er bereitet den Weg. Er bereitet uns den Weg. Er nimmt uns voran. Er will uns voran. Er bereitet den Weg.